Der Koalitionsregierung Modrow droht ein Riss. Die kleineren Partner der SED hatten schon mehrfach mit dem Auszug gewinkt, aber die wackelige Übergangsregierung hielt zusammen bis heute. Da wurde in Ost-Berlin bekannt, dass die hiesige CDU die Absicht hat, sehr bald aus dem Kabinett auszuscheiden. Die Mitglieder forderten diesen Schritt, sagte Generalsekretär Kirchner, der allerdings noch vom Präsidium Freitagnachmittag beschlossen werden müsse. Ich nehme ernst, was ich von Anfang an in dieser Partei gesagt habe. Wir haben als Leitung dieser Partei den Willen der Mitglieder aufzunehmen und in Politik umzusetzen. Und wenn die Mitglieder dieser Partei eindeutig ganze Verbände fordern, heraus aus dieser Regierung, dann haben wir die Pflicht, dies zu hören. Seit Mitte Dezember sei es immer schwerer geworden, die Kurse von SED und CDU miteinander zu vereinen. Aber man habe aus Verantwortungsgefühl die Regierung mittragen wollen. Das gehe nun nicht mehr. Auf die Frage nach den wahrscheinlichen Konsequenzen sagte CDU-Generalsekretär Kirchner: Ich gehe davon aus, dass Herr Modrow auch ohne uns regieren kann. Ich gehe weiter davon aus, dass wir auch nicht nur uns aus dieser Regierung zurückziehen, sondern dass auch die Vertreter meiner Partei etwa in Räten der Kreise und Bezirke zurücktreten werden. Und ich halte für ganz entscheidend, wir bleiben natürlich in den Parlamenten mit unseren Fraktionen, nur wir gehen in aller Klarheit dort auf Oppositionskurs. Und wir werden in dieser Opposition unsere Verantwortung weiter wahrzunehmen haben, besonders auch im Blick darauf, dass die Voraussetzungen nach wie vor, etwa Verabschiedung eines Wahlgesetzes, in der Volkskammer zu schaffen sind, damit wir überhaupt zum Ziel freie Wahlen am 6.5. kommen. Im Gegensatz dazu planen die Liberaldemokraten offenbar noch nicht, mit der SED-PDS zu brechen. Zwar könne man sich eine Koalition mit ihr nach den Wahlen am 6. Mai nicht vorstellen, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende der LDPD, Professor Wünsche, heute in Ost-Berlin, aber es gebe einen gewichtigen Grund, jetzt trotz aller Krisen die Regierung nicht zu verlassen. Wir gehen davon aus, dass dieses Land bis zum 6.5. regierbar bleiben muss. Wünsche war erst vergangene Woche als Justizminister ins Kabinett Modrow eingetreten und gilt als wahrscheinlicher Nachfolger des jetzigen Parteivorsitzenden Gerlach. Er meint offenbar, in der Mitverantwortung für die Regierung besser für Veränderungen wirken zu können als in der Opposition. Noch einmal Wünsche. Der Hauptgesichtspunkt allerdings für uns ist der, dass wir uns, wo notwendig, in dieser gegenwärtigen Koalition verstehen als eine Art innerer, konstruktiver Opposition. Zur Einforderung all der Leitgedanken, die auch von uns beigesteuert in der ersten Regierungserklärung des Ministerpräsidenten enthalten sind. Es sieht ganz so aus, als könnten die Liberaldemokraten im Kabinett dem geplagten Ministerpräsidenten Modrow genauso viele Kopfschmerzen bereiten wie die CDU außerhalb der Regierung. Es knistert also im Gefüge der Ostberliner Koalitionsregierung und gleichzeitig geht das Aufarbeiten der dunklen Jahrzehnte in der DDR weiter. Die Korruption der Machthaber, der Missbrauch ihrer Ämter standen heute auf der Tagesordnung eines Untersuchungsausschusses in Ost-Berlin. Fast schon vergessene Leute wie Egon Krenz und Günter Schabowski traten da auf. Hartwig Heber berichtet. Der lange Arm des ehemaligen Staatssicherheitsministers Erich Mielke, über den am Vormittag schon die Ex-Politbüro-Mitglieder Krenz und Schabowski vor einer Kommission des Ostberliner Stadtparlaments im Zusammenhang mit den Demonstrationen Anfang Oktober berichtet hatten, wurde inzwischen auch an einem anderen Fall deutlich. Danach hat Mielke selbst jegliche kritische Erörterung des Ablaufs der umstrittenen Kommunalwahl vom vergangenen Mai unterbunden. Und er hat außerdem den im letzten Jahr gegründeten Freidenkerverband unter direkte Kontrolle der SED zu bringen gesucht. Dies geht aus Führungsunterlagen der Staatssicherheit hervor, die in der Rostocker Stasi-Zentrale gefunden worden sind. Danach hat Mielke zwei Wochen nach der Kommunalwahl ausdrücklich angeordnet, Beschwerden über mögliche Wahlfälschungen zu unterbinden bzw. die Beschwerdeführer zu bearbeiten, offensichtlich mit dem Ziel einer Rücknahme ihrer Klage. Der Ministerbefehl enthielt nicht nur den vorformulierten Antworttext auf etwaige Proteste, sondern zugleich die Anweisung zu einer gründlichen operativen Durchdringung der oppositionellen Kräfte sowie zur strafrechtlichen Verfolgung. Beim Freidenkerverband erhob Mielke ausdrücklich die Forderung, dessen vorgesehene Führungsmannschaft auf politische Zuverlässigkeit zu überprüfen. Zugleich solle der Verband mit geeigneten Kräften durchdrungen, also unter die Kontrolle der SED gestellt werden. Fälle von Korruption führender ehemaliger Regierungsmitglieder sind jetzt auch im Bereich der Volksarmee bekannt geworden. Ein Sonderausschuss des Verteidigungsministeriums hat danach die Finanzierung von Privatreisen des früheren Ministers Kessler sowie seines Stellvertreters Stechbart auf Staatskosten nachgewiesen. Kessler flog samt Familie nach Kuba und Nicaragua, was mit knapp 300.000 DDR-Mark sowie 136.000 D-Mark zu Buche schlug. Bei Stechbart seien für Flüge nach Schweden und Österreich zu privaten Zwecken Ausgaben über 186.000 DDR-Mark sowie 28.000 D-Mark angefallen. Außerdem hätten sich Minister Kessler sowie zwei seiner übrigen Stellvertreter Privathäuser im Wert von 1,3 bzw. 2 Millionen Mark einschließlich kostspieliger Umbauwünsche aus Staatsmitteln finanzieren lassen. Mit den ersten Anklagen wegen Untreue ist nach jüngsten Angaben im Februar zu rechnen. Derzeit laufen gegen 30 ehemalige Spitzenfunktionäre Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch und Korruption. Kau will nun Gewalt mit Gewalt verhindern. Sie hat den in den Süden entsandten Soldaten heute Schießbefehl gegeben. Aus Moskau, Hans-Peter Riese. Wir stehen an der Schwelle eines Bürgerkrieges. So die heute Abend im sowjetischen Fernsehen gezeigte Äußerung eines armenischen Offiziers, der in den Kämpfen in Aserbaidschan verwundet wurde. Die Truppen in der kaukasischen Krisenregion haben heute einen konditionierten Schießbefehl erhalten, nachdem sie bisher gehalten waren, ohne Waffengebrauch zu versuchen, den Konflikt beizulegen. Die Nachrichtenagentur TASS berichtete heute Abend von dem Versuch eines Offiziers, 10, wie es heißt, aserbaidschanische Nationalisten zu verhaften, die eine armenische Wohnung in Baku plünderten. Eine Menge von 5000 Menschen habe ihn davon abgehalten. Was sollte er auch tun ohne Waffen, fragt die Agentur. Wie viele Truppen mittlerweile im Kaukasus im Einsatz sind, ist unbekannt. Tatsache aber ist, dass dort wirklich eine bürgerkriegsähnliche Situation herrscht. Das sowjetische Fernsehen zeigte heute Abend erstmals Videoaufnahmen der amerikanischen Fernsehstation CBS von den schwer bewaffneten armenischen Zivilisten. Vor allem in Nagorno-Karabach ist die Situation offenbar nicht unter vollständiger Kontrolle der Armee. Ein militärischer Flughafen in der Nähe der Stadt Kirovabad wird von bewaffneten Zivilisten besetzt gehalten, sodass der Nachschub für die Soldaten blockiert ist. Ebenfalls in Nagorno-Karabach wurde ein PKW mit Aserbaidschanern angehalten, die über Maschinengewehre, Jagdgewehre und Handgranaten sowie über Rauschgift und einen großen Geldbetrag verfügten. Sie wurden schließlich den Truppen übergeben. Die Bewegungen der Truppen werden überall von bewaffneten Zivilisten und der Bevölkerung behindert, meldet heute Abend das sowjetische Fernsehen. Währenddessen geht die Evakuierung von Armeniern aus Aserbaidschan weiter. Im Fernsehen sah man Gruppen von Armeniern in Baku, die mit ihrer notdürftigen Habe evakuiert worden waren. Laufend treffen Flüchtlinge sowohl in Armenien als auch in Moskau ein. Sie berichten von den Pogromen in Baku und anderen aserbaidschanischen Städten und ihre Berichte lassen darauf schließen, dass sehr viel mehr Menschen umgekommen sind, als bisher offiziell bekannt gegeben wurde. Die bisherige offizielle Zahl der Toten lautet 56. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet heute Abend, dass immer wieder geplünderte Wohnungen von der Polizei und den Soldaten gefunden werden. In einer dieser armenischen Wohnungen wurden 4 verbrannte Leichen aufgefunden. Mittlerweile wird vor allem in Jerewan die Kritik an den Moskauer Maßnahmen immer lauter. Die Zentralgewalt wird beschuldigt, mit der Verhängung des Ausnahmezustands die Armenier nicht zu schützen, sondern vor allem in Baku und anderen aserbaidschanischen Städten dem Mob zu helfen, weitere Pogrome zu veranstalten. Zum ersten Mal seit dem Bürgerkrieg in den 20er Jahren bewaffnen sich 2 Sowjetrepubliken gegeneinander. In Jerewan sind illegale Rekrutierungsbüros eingerichtet worden, in denen sich Tausende von Armeniern, auch Armee- und Polizeiangehörige, mit ihren Waffen melden, um gegen Aserbaidschan in den Krieg zu ziehen. Die Waffen werden in Kämpfen mit regulären Einheiten des Innenministeriums, des KGB und der Streitkräfte regelrecht erbeutet. In der Region Nagorno-Karabach, wo am härtesten gekämpft wird, fehlt es mittlerweile an den Grundnahrungsmitteln. In Armenien selber gibt es mittlerweile keinen Benzin mehr, weil die Transporte von Aserbaidschanern aufgehalten werden. Die Kloake der DDR. Die sowjetische Regierung will jetzt auch Reservisten in die Krisengebiete im Kaukasus schicken. Sie sollen den nach Armenien und Aserbaidschan entsandten Truppen bei der Überwachung des Ausnahmezustandes helfen. Verteidigungsminister Jasow versprach eine in Umfang und Zeit begrenzte Einberufung. Trotz Truppenverstärkung und Schießbefehls ist es Moskau bisher nicht gelungen, die blutigen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Volksgruppen zu beenden. Sondertruppen des Innenministeriums, des KGB und der Armee sind zusätzlich zu den dort schon stationierten Einheiten in die Krisenregion geschickt worden. Wie viele Soldaten nun im Grenzgebiet stehen, bleibt geheim. Von 11.000 war schon vor Tagen die Rede. Mehr als 20.000 Armenier hatten sich bis heute freiwillig für den Einsatz im Kampfgebiet gemeldet. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat die Verhängung des Ausnahmezustandes noch einmal gerechtfertigt. Gleichzeitig aber erklärt, die nationalen Probleme könnten nur politisch gelöst werden. Über die Zahl der Opfer im aserbaidschanisch-armenischen Bürgerkrieg gibt es nur Angaben des sowjetischen Innenministeriums. Danach sollen 66 Menschen ums Leben gekommen und 220 verletzt worden sein. Forderung nach Truppenabzug. Nach der Tschechoslowakei haben jetzt auch Ungarn und Polen den Abzug der sowjetischen Truppen verlangt. In den beiden Ländern hat die Sowjetunion insgesamt etwa 100.000 Mann stationiert. Die ungarische Regierung will erreichen, dass die Truppen das Land noch in diesem Jahr, spätestens aber 1991, verlassen. Der beiden verfeindeten Volksgruppen befolgten weder das Ausnahmerecht noch Appelle zur Ruhe, hieß es. Die Armee sei weiterhin heftigen Angriffen von Seiten der Nationalisten ausgesetzt, die unter anderem Luftabwehrgeschütze einsetzten. In der mehrheitlich von Armeniern bewohnten, aber zu Aserbaidschan gehörenden Enklave Bergkarabach seien Tausende von bewaffneten Kämpfern unterwegs. Aufgrund der Eisenbahnblockade würden etwa 7.500 Waggons mit Gütern, die für Armenien bestimmt seien, auf aserbaidschanischer Seite zurückgehalten. Die sowjetische Regierung hat unterdessen den Einsatz von Reservisten in den Unruhegebieten des Kaukasus angeordnet. Mit der Teilmobilmachung sollten die Einheiten in den Krisengebieten Aserbaidschans und Armeniens auf Kriegsstärke gebracht werden, sagte der sowjetische Verteidigungsminister Jassow in Moskau. Über die Zahl der Reservisten machte er keine Angaben. Wenige Tage nach der Ankündigung eines Referendums über das Verbot der KP und die Wiedereinführung der Todesstrafe hat die rumänische Führung die Volksabstimmung wieder abgesagt. Gleichzeitig annullierte sie die vom Ceausescu-Regime in Angriff genommene Einebnung von rund 300 Dörfern und beschloss die Überführung des Parteieigentums in Staatsbesitz. Das Führungsmitglied der Front zur nationalen Rettung, Brucan, sagte am Abend in Bukarest, der Kommunismus in Rumänien habe sich durch die Politik des früheren Diktators Ceausescu selbst vom politischen Leben des Landes ausgeschlossen. Ein demokratischer Staat sollte die Existenz einer KP nicht per Gesetz untersagen. In Rumänien, so fügte Brucan hinzu, würde allenfalls eine Partei der Faschisten nicht zugelassen. Die Entscheidung, eine Volksbefragung Ende Januar zu veranstalten, sei nach Massendemonstrationen am 12. Januar überstürzt getroffen worden. Brucan erklärte, die provisorische Staatsführung habe sich einer fast panikartigen Beschlussfassung schuldig gemacht. Die Bundesrepublik wird Bulgarien bei der Verwirklichung der angestrebten ökonomischen Reformen auch im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zur Seite stehen. Dies erklärte Bundesaußenminister Genscher heute vor Journalisten in Burgas am Schwarzen Meer nach einem Treffen mit der neuen bulgarischen Führung unter Staats- und Parteichef Mladenov. Nachdrücklich mahnte Genscher dabei faire Chancen für die bulgarische Opposition an. Zugleich betonte er die Wichtigkeit eines freien Wahlgesetzes. In seinen offenen und aufrichtigen Gesprächen mit Mladenov habe er die Bedeutung des runden Tisches mit der Opposition für die Stabilität des Reformkurses hervorgehoben, sagte der Bundesaußenminister. Wie am Rande der deutsch-bulgarischen Gespräche verlautete, will Mladenov möglichst schon im Sommer freie Wahlen ausschreiben. Der neuen bulgarischen Führung erscheine es als sicher, dass sich dabei eine demokratische und pluralistische Volksvertretung ergeben werde, hieß es. Die Vereinigung Wiedergeburt der Sowjetdeutschen hat von der Führung in Moskau gefordert, Klarheit über die Wiederherstellung einer autonomen Republik der Wolgadeutschen zu schaffen. Sprecher der vor einem Jahr gegründeten Gesellschaft erklärten heute, man gebe der Regierung Vertrauenskredit nur noch bis zum Frühjahr. Wenn der oberste Sowjet die Frage der deutschen Autonomie nicht in seiner nächsten, am 14. Februar beginnenden Sitzungsperiode entscheide, werde sich die landesweite Vereinigung auflösen. Die Wiedergeburt betrachtet die Autonomie als wichtigste Voraussetzung, um die Ausreise von Sowjetdeutschen zu drosseln. Im vergangenen Jahr haben etwa 100.000 Menschen aus diesem Personenkreis die UdSSR verlassen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Mehrere 10.000 Menschen haben am Abend in Erfurt und in Gera gegen den ehemaligen Staatssicherheitsdienst der DDR und die SED-PDS demonstriert. In Erfurt berichteten nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN Mitglieder unabhängiger Bürgerkommissionen vor rund 40.000 Demonstranten, Stasi-Spitzel seien für ihre Informationen mit durchschnittlich 200 Mark im Jahr entlohnt worden. Etwa jeder hundertste Bürger der Stadt sei Informant für den Staatssicherheitsdienst gewesen. Weiter wurde berichtet, dass es allein in Erfurt 57 Wohnungen und 17 Häuser für Zwecke der Staatssicherheit gegeben habe. Zum nächtlichen Installieren von Abhöreinrichtungen hätten die Stasi-Mitarbeiter eigene Schlüssel für die Fernmeldeämter besessen. Die Bundesregierung will in der angestrebten Vertragsgemeinschaft mit der DDR das Ziel der deutschen Einheit festschreiben. Das Vertragswerk sei für die Regierung nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland. Der Höhepunkt blieb aus. Zum erwarteten Duell Kanzler-Oppositionsführer kam es in der deutschlandpolitischen Debatte des Bundestages nicht. Bundeskanzler Kohl entzog sich ihm heute im Bonner Wasserwerk. Kanzleramtsminister Seiters beschrieb im Plenum Stand und Perspektiven der Deutschlandpolitik und eröffnete seine Rede keineswegs überraschend mit einem deutlichen Lob. Wir haben in Deutschland in den vergangenen Monaten viel erreicht. Mauer und Grenze sind geöffnet, Visumzwang und Zwangsumtausch sind aufgehoben. Wir haben endlich freien Reiseverkehr von West nach Ost und von Ost nach West. Das Brandenburger Tor ist offen und ich denke, das kann man schon sagen. An diesen elementaren Ergebnissen hat auch die Bundesregierung ihren Anteil durch eine standfeste und behutsame Politik. Heute freilich stehen wir wieder an einem kritischen Punkt, so Seiters. Schuld daran sei die SED, die versuche, ihre Machtposition neu zu zementieren. Neubelebung des Staatssicherheitsdienstes, fehlende Chancengleichheit in der DDR und halbherzige Wirtschaftsreformen gab der Minister als Stichworte. Die Folge sei eine tiefe Unsicherheit der Menschen und ein Nicht-Abreißen des Übersiedlerstroms. Seiters nannte die Hoffnung auf Vollendung der Einheit Deutschlands in Freiheit die entscheidende Perspektive für die Zukunft der Menschen auch in der DDR. Er bekräftigte, dass am Treffen mit Ministerpräsident Modrow festgehalten werde, dass aber auch auf die Meinung der oppositionellen Gruppen größter Wert gelegt werde. Das gelte selbstverständlich auch für die angestrebte Vertragsgemeinschaft, sagte Seiters und fügte hinzu, nach unserem Verständnis ist die Vertragsgemeinschaft der erste Schritt auf dem Wege zu konföderativen Strukturen, die schließlich in eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland, einmünden sollen. Diese Perspektive muss auch in dem zu vereinbarenden Vertragswerk deutlich formuliert werden. Wir wünschen uns, dass ein frei gewähltes Parlament in der DDR eine solche Perspektive für die Lösung der nationalen Frage bekräftigt und damit das Ziel der staatlichen Einheit Deutschlands. Die Opposition bemängelte an den Ausführungen Seiters, dass er eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben sei, was bis zum 6. Mai konkret geschehen werde, um beispielsweise durch wirtschaftliche Sofortmaßnahmen das Los der Menschen in der DDR zu bessern. Davon aber hänge entscheidend ab, wie viele in der DDR blieben. Wir sind kaum klüger geworden, erklärte der SPD-Vorsitzende Vogel, der an die Menschen der DDR vom Rednerpult aus die Bitte richtete, in der Heimat zu bleiben, wenn dem nicht ganz zwingende Gründe entgegenstünden. Vogel, der erst zum Schluss der Aussprache das Wort nahm, ohne freilich den Kanzler zur Replik veranlassen zu können, suchte, auch nach der gestrigen Pariser Kohlrede, noch einmal Salz in die Wunde polnische Westgrenze zu träufeln. Hören wir ihn dazu im Wortlaut. Zur Frage der polnischen Westgrenze hat sich der Herr Bundeskanzler gestern in Paris etwas klarer geäußert als bisher. Aber das, was an Misstrauen in Polen und bei unseren anderen europäischen Nachbarn durch das bisherige Verhalten des Bundeskanzlers bereits verursacht wurde, das ist durch die gestrige Äußerung in Paris keineswegs ausgeräumt. Im Gegenteil, dieses Misstrauen wird aufs Neue genährt, weil die Frau Bundestagspräsidentin gerade jetzt in ihrer Fraktion auf das Schärfste gerügt wird, weil sie einen Vorschlag unterbreitet hat, der eine gemeinsame Erklärung beider deutschen Staaten zum polnischen Westgrenze zum Gegenstand hat. Begrüßt wurde die gestrige Stellungnahme Kohls zur polnischen Westgrenze zuvor vom FDP-Vorsitzenden Lambsdorff, der im Übrigen wie zuvor Seiters darauf hinwies, dass die eigentliche Vertragsgemeinschaft zwischen der Bundesrepublik und der DDR erst nach freien Wahlen am 6. Mai unterzeichnet und ratifiziert werden könne. Praktische Abreden könnten dagegen schon mit der Regierung Motrow vereinbart werden. Lambsdorff gab den Startschuss für scharfe Kritik aus den Reihen der Koalition am saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine. Wir werden nicht zulassen, dass nach Beseitigung von Mauer und Stacheldraht jetzt eine Grenze lafontainischer Unbarmherzigkeit durch Deutschland gezogen wird, rief er aus. Arbeitsminister Blüm setzte unter lautem Protest der SPD später noch einen drauf und nannte Lafontaine einen Erfüllungsgehilfen der SED. Entschuldigen solle er sich dafür, mahnte Hans-Jochen Vogel. Die Schlusspointe setzte CDU-Generalsekretär Rühe, der Lafontaine einen Mann nannte, der spalte und trenne, der aber nicht zusammenführe. Die Koalition schoss sich auf den wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten ein. Die Teilnehmer der Gespräche am runden Tisch in der DDR haben sich heute mit den unterschiedlichen Bedingungen beschäftigt, unter denen die SED-PDS auf der einen und die oppositionellen Parteien und Gruppierungen auf der anderen Seite zu den Wahlen am 6. Mai antreten müssen. Beschlossen wurden Verfahren, die den Zugang aller Parteien zu den Medien regeln. Die Bürger der DDR wurden von den Teilnehmern am runden Tisch aufgefordert, bei Demonstrationen auf jegliche Gewalt zu verzichten. Hören Sie aus Ost-Berlin Hartwig Heber. Bienenfleißig zeigte sich der runde Tisch mit einer großen Zahl von Stellungnahmen, Forderungen und Vorschlägen, nachdem erst einmal die aktuellen Entwicklungen zu den Stichworten Koalitionsbestand und Staatssicherheit abgehandelt waren. Im Zentrum der Beratungen stand ein Beschluss zur Medienpolitik, der nun in der Volkskammer sanktioniert werden und bis zu einem förmlichen Gesetz in Kraft bleiben soll. Danach werden jede Zensur verboten und der freie Zugang zu Informationen sowie deren ungehinderte Verbreitung festgeschrieben. Als Aufsichtsorgan soll schnellstmöglich ein Medienkontrollrat eingerichtet werden, dem Vertreter der am runden Tisch sitzenden Gruppierungen sowie der Kirchen angehören sollen. Während der Diskussion hatte die SED auf Veränderungen in der Zeitungslandschaft der DDR durch ihren Verzicht auf einen Großteil der parteieigenen Zeitungen und Verlage hingewiesen. Das bisher gültige Monopol sei damit vorüber. Festgelegt wurden ferner Forderungen zu den Arbeitsmöglichkeiten der Bürgerkomitees, welche die Auflösung der Staatssicherheitsbehörden überwachen. Nachdrücklich forderte der runde Tisch noch einmal von der Regierung die konsequente und ersatzlose Beendigung jeglicher Tätigkeit der Geheimpolizei. Die Bürgerkomitees sollten umfassende Rechte für ihre Arbeit erhalten und regelmäßig über den Stand der Dinge in der Öffentlichkeit berichten. Bis zum 31. Januar sollten alle Waffen der Staatssicherheit eingezogen werden. Mit der Staatssicherheit hatte sich der runde Tisch schon am Morgen wegen der Erstürmung der Ostberliner Zentrale während einer Demonstration vom Montag befasst. Dabei hatte sich das neue Forum als Initiator der Versammlung von jeglicher Gewaltanwendung distanziert, allerdings auch auf die jahrelange Gewaltanwendung der Behörde gegen viele Bürger hingewiesen. Einmütig appellierte die Runde an die Wahrung der Friedfertigkeit bei den politischen Veränderungen, sie kritisierte aber zugleich den zu langsamen Gang der Umgestaltung. Der Unmut in der Bevölkerung sei berechtigt. Die neu entstandenen Unsicherheiten um den Fortbestand der Koalitionsregierung waren durch eine Erklärung des CDU-Vorsitzenden de Maizière ausgeräumt worden, die ein Sprecher am runden Tisch vortrug und in der es hieß: Zu der am 17. Januar 1990 öffentlich geäußerten Meinung von Generalsekretär Martin Kirchner zu einem Austritt der CDU aus der Regierung Modrow ist von meiner Seite festzustellen, dass ihr keinerlei Absprache vorausging und dass ich sie als ungedecktes, verfrühtes Vorsprechen empfinde. Über Koalitionsfragen entscheidet gemäß der Satzung das Präsidium des Parteivorstandes. Deshalb habe ich jede persönliche Äußerung dazu vermieden, die in den Geruch einer vorweggenommenen Entscheidung geraten könnte. Wenngleich der CDU-Vorsitzende nicht bestritt, dass ein Großteil der Parteimitglieder durchaus auf ein Verlassen der Koalition dränge. Allerdings müsse auch die Regierbarkeit des Landes gewährleistet bleiben. Während sich auch Liberale und Nationaldemokraten hinter die Koalition stellten, zeigte die Opposition erneut Distanz. Die SPD werde, so ihr Geschäftsführer Böhme, das Angebot Modrows zum Eintritt ins Kabinett nicht annehmen. Allerdings werde man sich bis zum Wahltermin loyal verhalten. Da hatte also der Generalsekretär der CDU in der DDR, Martin Kirchner, den Stein ins Wasser geworfen. Er forderte den Auszug der CDU-Minister aus der Regierung Modrow noch vor den Wahlen vom 6. Mai. Kirchner wurde inzwischen, wie gehört, zwar von seinem Parteivorsitzenden de Maizière zurückgepfiffen, bekräftigte aber seinen Standpunkt. Trotzdem scheint es Modrow zunächst gelungen zu sein, sein Kabinett zu stabilisieren. Die früheren Block- und jetzigen Koalitionsparteien wollen ihre Leute in der Regierung belassen. Die, wenn man sie denn so nennen kann, Regierungskrise in Ost-Berlin, ein gleichsam protodemokratischer Vorgang im zweiten deutschen Staat, war heute auch Gegenstand einer Pressekonferenz des DDR-Regierungssprechers Mayer. Von ihr berichtet Ulrich Leithold. Für die Regierung Modrow stellt der Rückzieher der CDU vorerst eine Atempause dar. Nach der Ankündigung von Parteichef Lothar de Maizière, ein Austritt aus der Koalition stehe vorerst nicht zur Diskussion, konnte DDR-Regierungssprecher Wolfgang Mayer zu einer entsprechenden Frage auf diese CDU-Erklärung verweisen. Nach der heutigen Sitzung des DDR-Ministerrats hatte Mayer zu diesem Thema außerdem mitzuteilen, dass es dazu eine kurze Verständigung gegeben hat, aber in dem Sinne, dass die Minister der anderen Parteien bekräftigt haben, ihren Willen in der Koalitionsregierung weiterzuarbeiten und die Koalitionsregierung stabil zu halten und damit auch Stabilität in das Land auszustrahlen. Zur Aussage von CDU-Generalsekretär Martin Kirchner, seine Partei werde das Kabinett Modrow verlassen, verwies der Regierungssprecher wie zuvor auch schon Christdemokratenchef de Maizière darauf, dass ein solcher Schritt nur durch das Präsidium der Partei beschlossen werden könne. Und das tagt erst morgen. So bleibt es vorerst bei der Wertung, die Regierung Modrow betrachte sich als nationale Koalition der Vernunft und der Verantwortung. Mit dem runden Tisch strebe sie weiter eine konstruktive Zusammenarbeit bis zum 6. Mai an, also bis zur Volkskammerwahl. Die Lage in der DDR beurteilt die Koalition auch bei vermiedener eigener Krise als angespannt. Nach der Stürmung der Berliner Stasi-Zentrale am Montag seien Vernunft und Besonnenheit dringend notwendig. Damit einhergehen müsse wirtschaftliche Stabilität. Doch um die ist es, wie seit Tagen die Meldungen aus dem Land beweisen, zunehmend schlechter bestellt, Regierungssprecher Mayer. Besorgnis äußerten die Mitglieder des Ministerrats über zunehmende Streikaktionen im Lande. Die Notwendigkeit der Erhöhung der Leistungen in der Produktion, der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und Streikaktionen passen einfach nicht zueinander. Dass das Thema wirtschaftliche Entwicklung der DDR derzeit absoluten Vorrang genießt, beweist auch die Tatsache, dass Ministerpräsident Modrow Anfang Februar auf einem hochkarätig besetzten Wirtschaftsforum in Davos teilnimmt. Dort wird er noch vor seinem für Mitte Februar vorgesehenen Besuch in Bonn auf Bundeskanzler Helmut Kohl treffen. Bis 1993 läuft regulär der Vertrag zwischen der DDR-Firma Intrag und dem Westberliner Senat über die Aufnahme von Sondermüll aus Westberlin in der Deponie vor Ketzin. Heute wurde bekannt, dass die Intrag das Abkommen nicht mehr einhält. Für Westberlin bedeutet das möglicherweise den Zwang zur Zwischenlagerung von 25.000 Tonnen Sondermüll jährlich. Pikant wird der Vorgang noch zusätzlich dadurch, dass Ministerpräsident Modrow gestern bei seinem Besuch, den er dem regierenden Bürgermeister Walter Momper abstattete, die bevorstehende Entscheidung mit keinem Worte erwähnte. Lutz Krieger befragte dazu den zuständigen Berliner Senator für Verkehr und Betriebe, Horst Wagner. Am 13. Januar, so war heute zu erfahren, hat der DDR-Ministerrat einen Beschluss gefasst, dass nämlich die Sondermülldeponie vor Ketzin ab Ende dieses Monats nicht mehr beliefert werden darf. Dazu muss man zurückblenden. Am 16. Januar, am Dienstag, traf DDR-Ministerpräsident Modrow mit dem regierenden Bürgermeister Momper zusammen. Aber er informierte den regierenden Bürgermeister über diesen weitreichenden Beschluss nicht. Geplant war dagegen für den 25. Januar ein Treffen des Regionalausschusses zum Thema Müllbeseitigung in Frankfurt-Oder. Herr Senator Wagner, das ist eine Vertragskündigung, die Berlin-West heute vor entscheidende und wichtige Fragen stellt, nämlich der Vertragstreue und zum anderen natürlich, wohin mit dem Sondermüll. Ich habe heute sofort diesen Vorgang als Vertragsbruch bezeichnet und habe BC Berlin, also unseren Vertragspartner für die Intrag, angewiesen, beauftragt, der DDR-Seite noch heute mitzuteilen, dass wir diesen Vertragsbruch nicht hinnehmen wollen. Grenzen zur Türkei und zum Iran seien offiziell geschlossen worden, was sich indessen heute in Moskau nicht bestätigte. Das Moskauer Barrikaden gekommen. Sie wurden heute wieder abgebaut, nachdem die aserbaidschanische Regierung versicherte, weder Ausnahmezustand noch Ausgangssperre würden verhängt. In einem Radiointerview hatte der sowjetische Verteidigungsminister Jasow erklärt, bei den Truppen im Krisengebiet befänden sich auch erneut eingezogene Reservisten. Jasow sprach indessen nicht, wie gelegentlich gemeldet wurde, von einer Teilmobilmachung. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat in einer Rede im Kreml heute den Einsatz der Truppen als notwendige Maßnahme für die Aufrechterhaltung der Ordnung gerechtfertigt. Er räumte allerdings ein, dass die Nationalitätenkonflikte in der UdSSR grundsätzlich nur mit politischen Mitteln, und zwar durch eine Stärkung seiner Reformpolitik, gelöst werden könnten. Unterdessen halten vor allem in Nagorno-Karabach die Kämpfe unvermindert an. Offenbar erbeuten die armenischen Freischärler immer neue Waffen bei Überfällen auf Armeedepots und einzelne Einheiten, sowohl der Miliz als auch der Truppen. In der Verwaltungshauptstadt von Nagorno-Karabach wurden Brücken und Wasserleitungen gesprengt, sodass die Menschen in Stepanakert seit Tagen ohne Wasser sind. Auch die Heizung ist ausgefallen. Trotz umfangreicher Berichterstattung der sowjetischen Medien bleibt das Bild von den tatsächlichen Kampfhandlungen weitgehend unklar. Es scheint aber so, als wenn die Kämpfe sich auf das Gebiet Nagorno-Karabach konzentrierten, während aus Aserbaidschan weiter Armenier evakuiert werden oder mit eigenen Mitteln flüchten. Es wird berichtet, dass ihre Wohnungen sofort geplündert und von Aserbaidschanern besetzt werden. In Armenien, so berichtete heute die aserbaidschanische Vertretung in Moskau, leben keine Aseris mehr. Durch die Fluchtbewegung habe sich allerdings die Zahl der Arbeitslosen in Aserbaidschan auf nunmehr 300.000 erhöht. Dies stelle einen gefährlichen sozialen Sprengstoff für diese Sowjetrepublik dar. In Moskau ging heute ein Kongress der Russlanddeutschen zu Ende, in dessen Verlauf die Repräsentanten dieser Volksgruppe erneut die Rückkehr in ihre angestammte Heimat an der Wolga verlangten. Nachdem die sowjetische Führung unter Michail Gorbatschow in den vergangenen Jahren zunehmend Verständnis für den Wunsch der Wolgadeutschen gezeigt hatte, sich wieder in dem Gebiet niederzulassen, aus dem sie nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion vertrieben worden waren, ist die Verwirklichung ihres Anliegens in jüngster Zeit offenbar wieder in weite Ferne gerückt. Zum Kongress der Russlanddeutschen aus Moskau, Eduard Neumeier. Das hat es in der Sowjetunion noch nicht gegeben, einen Kongress der Deutschen. Und auch das kann für sich beanspruchen, ungewöhnlich zu sein in einem Staate, in dem scheinbar alle Völker und Nationen auf einen Austritt oder auf das Verlassen des Landes drängen. Dass eine starke Nationalität von über 2 Millionen Angehörigen förmlich fleht, ihr Bedingungen zu besorgen, unter denen sie bleiben kann. Doch dies war der Tenor der dreitägigen Konferenz gegenüber dem Verlags- und Redaktionsgebäude der Parteizeitung Pravda. Noch bis zum letzten Jahr, so sagte einer der Sprecher in einer Pressekonferenz, habe Hoffnung bestanden, dass sich die Situation endlich bessern werde, dass die Deutschen in der Sowjetunion endlich wieder nach der Auflösung der Deutschen Wolga-Republik im Jahre 1941 durch Stalin in einem eigenen Siedlungsgebiet leben dürften, sogar in der Wolga-Republik. Doch seit dem Ende der zweiten Session des neuen obersten Sowjets im Dezember ist an die Stelle der Hoffnung Niedergeschlagenheit getreten. Der Chef des Deutschen Theaters in Kasachstan mit Sitz in Almaty, Jakob Fischer, brachte es in der Pressekonferenz auf die Formel, jetzt geht es nur noch um Bleiben oder Gehen, um Sein oder Nichtsein. In einem, sogar in der Pressekonferenz von mithörenden deutschen Delegierten mit Beifall bedachten dramatischen Appell, bat er die sowjetische Führung um ein vernünftiges Wort, sonst verlören alle die Geduld. Unter dem halben Dutzend Repräsentanten der 182 Kongressdelegierten, die die Pressekonferenz gaben, war nicht ein einziger, der irgendeinen Funken Zuversicht äußerte. Katastrophal nannte Fischer die Lage, katastrophal, weil praktisch niemand mehr von den Deutschen in der Sowjetunion bleiben würde, wenn nicht schnell die Rückkehr an die Wolga eingeleitet würde. Nicht nur diejenigen mit Verwandten im Westen würden dann gehen, sondern auch alle anderen, gleich ob sie aus der Schweiz, aus Österreich oder aus Gebieten kommen, die heute DDR sind. Allerdings, fast alle wollten in die Bundesrepublik. Der sowjetischen Führung werfen die Deutschen Untätigkeit Frankfurt, überall wurde von Deutschen aus Russland allein im letzten Jahr in die Bundesrepublik nur eine Ouvertüre gewesen sein. Ist jetzt schon das Gedränge vor der deutschen Botschaft groß, wo täglich Hunderte von Russlanddeutschen darauf warten, ihr Visa zu beantragen und zu bekommen, es wird alsbald kein Halten mehr sein. In Burgas am Schwarzen Meer traf Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute den neuen bulgarischen Staats- und Parteichef Peter Mladenov sowie Außenminister Bojko Dimitrov. Genscher ermunterte seine Gesprächspartner, mit der Demokratisierung fortzufahren und insbesondere am liberalen Kurs gegenüber der türkischen Minderheit festzuhalten, gegen den bulgarische Nationalisten in den vergangenen Wochen fanatisch demonstriert hatten. Im Lande selbst geht inzwischen die Vergangenheitsbewältigung weiter. Heute wurde die Verhaftung des ehemaligen Staats- und Parteichefs Todor Živkov bekannt gegeben. Was ihm zur Last gelegt wird, schildert Johannes Grotzki. Die Vorwürfe der obersten Staatsanwaltschaft in Bulgarien gegen den verhafteten Todor Živkov greifen auf Untersuchungsergebnisse zurück, die das Parlament in Sofia jüngst vorgelegt hatte. Bereits seit Wochen zog sich durch die Massenmedien eine Kampagne gegen die, wie es hieß, Deformationen der Živkov-Zeit. Mit seiner jetzigen Verhaftung wird dem gestürzten Staats- und Parteichef als schlimmstes Vergehen angelastet, dass er persönlich 1984 die teilweise blutige Zwangsbulgarisierung der turkstämmigen Mitbürger veranlasst hatte. In der nüchternen Sprache der Staatsanwaltschaft lautet der Vorwurf Aufwiegelung zum Völkerhass. Weniger konkret bleibt dagegen die Beschuldigung der persönlichen Bereicherung. Erst kürzlich war ein Exil-Bulgare im Fernsehprogramm von Sofia aufgetreten und sprach davon, dass Živkov ein Vermögen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar auf Schweizer Banken deponiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft ist zurückhaltender. Sie will zunächst über eine Regierungsanfrage in der Schweiz herausfinden, ob und wie viel Geld überhaupt von bulgarischen Spitzenpolitikern dort gelagert wurde. In der Öffentlichkeit war auch darüber spekuliert worden, dass die Familie Živkov Kunstgegenstände und archäologische Schätze zu eigenen Gunsten in das Ausland verkauft hätte. Auch dieser Vorwurf muss nun in einem Gerichtsverfahren erst noch geklärt werden. Mit besonderer Häme wird in Bulgarien über eine große Sammlung von Jagdtrophäen gesprochen, die sich Živkov im Laufe seiner 35 Amtsjahre zusammengeschossen hat. Denn mit seinem gestürzten Amtskollegen Nicolae Ceaușescu soll Živkov regelrecht um die größten Trophäen konkurriert haben. Hierbei spielt für die Öffentlichkeit nicht eine strafrechtliche Beschuldigung die wichtige Rolle, sondern die psychologische Nähe zu dem blutigen Diktator im Nachbarland Rumänien. Derweil spitzt sich die politische Lage in Bulgarien erneut zu. Die Opposition hat die Gespräche am runden Tisch aus Protest verlassen. Die 12 in einer Union zusammengeschlossenen Oppositionsgruppen verlangen von der Regierung endlich, dass sie für ihre Arbeit ein eigenes Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Ferner fordert die Opposition angemessenen Zugang zu den Massenmedien, um einen konkurrenzfähigen Wahlkampf zu führen. Ein Angebot der Kommunisten zur Herausgabe einer Zeitung mit 70.000 Exemplaren lehnte die Opposition als unzureichend ab. Die sowjetische Regierung steht, wie man weiß, der Möglichkeit einer Vereinigung der Deutschen skeptisch gegenüber. Sie weist den Deutschen zwei Wohnungen im Europäischen Haus zu. In diesem Sinne hat sich Michail Gorbatschow bekanntlich schon geäußert. Schriftlich tat dies heute Außenminister Eduard Schewardnadze in einem Artikel für die Zeitung Izvestia. Hans-Peter Riese hat ihn gelesen. In einem namentlich gezeichneten Grundsatzartikel hat der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze ausführlich zur deutschen Frage und dem europäischen Integrationsprozess Stellung genommen. In der Zeitung Izvestia bewertet Schewardnadze den Annäherungsprozess der beiden deutschen Staaten grundsätzlich positiv. Allerdings, so schreibt er wörtlich, dieser Prozess kann nicht von der Entwicklung des Ost-West-Verhältnisses in Gesamteuropa losgelöst werden. Je dynamischer die Annäherung der europäischen Staaten insgesamt verläuft, die Herausbildung gesamteuropäischer Strukturen und Systeme, desto besser werden die Voraussetzungen für ähnliche Entwicklungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR sein. Schewardnadze, der sich in dem Artikel grundsätzlich mit den verschiedenen Vorstellungen eines gemeinsamen europäischen Hauses befasst, widmet allerdings über die Hälfte dieses Artikels der deutschen Frage. Er warnt in ungewöhnlicher Offenheit vor Tendenzen in der Bundesrepublik, den europäischen Gesamtzusammenhang außer Acht zu lassen. Wir hören aus der Bundesrepublik, schreibt Schewardnadze in der letzten Zeit, zunehmend Stimmen derjenigen, die das Problem auf dem Wege der Übernahme der DDR, also durch deren Einverleibung in den Westen, lösen wollen. In der Praxis würde dies bedeuten, eine kardinale Veränderung der Kräfteverhältnisse in Europa, eine Untergrabung der Stabilität des Kontinentes mit allen daraus resultierenden Folgen. Diese Alternative, schreibt Shevardnadze, hat nichts gemeinsam mit dem Helsinki-Prozess, für den die Unterzeichnerstaaten eintreten, also mit einem Europa des Friedens und der Zusammenarbeit, soweit das Zitat. Besonderen Wert legt der sowjetische Außenminister auf den Hinweis der besonderen Verantwortung der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die, so Shevardnadze, darin besteht, zu garantieren, wörtlich, dass von deutschem Boden nie wieder eine Kriegsgefahr ausgeht. So sei es im Potsdamer Abkommen festgelegt worden und dieser Gedanke habe auch Eingang in die Gründungsakte der Vereinten Nationen gefunden. Wenn wir es zulassen, dass der militärisch-politische Status beider deutschen Staaten verändert wird, schreibt Shevardnadze, dann nur im Hinblick und unter Berücksichtigung der Interessen der gesamteuropäischen Stabilität. Dasselbe gelte im Übrigen auch für die Präsenz fremder Truppen auf den Territorien der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Shevardnadze begrüßt den Vorschlag des SED-Vorsitzenden Gysi, die Truppenpräsenz zu reduzieren und schließlich ganz abzubauen. Die UdSSR sei sofort zu entsprechenden Verhandlungen bereit. Die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa, so wie sie im Helsinki-Prozess und in der Schlussakte festgelegt sind, nennt der sowjetische Außenminister den, so wörtlich, empfindlichsten Nerv, von dem direkt die Sicherheit aller europäischen Staaten abhängt. Wenn wir in Europa in Frieden leben wollen, so Shevardnadze, dann dürfen wir diesen Nerv nicht antasten. Am Schluss seines Artikels, der zweifellos die offizielle Position der Sowjetunion zur aktuellen Debatte um die Deutschlandfrage wiedergibt, warnt Shevardnadze gewisse Kreise in der Bundesrepublik, wie er schreibt, sich direkt in den Wahlkampf in dem wörtlich anderen deutschen Staat einzumischen. Die UdSSR stünde zu jener Mehrheit der DDR-Bürger, so der sowjetische Außenminister, die sich die Zukunft ihres Landes nicht von außen aufzwingen lassen wollten. Die deutsche Frage interessiert die sowjetische Regierung in diesen Tagen sicherlich nur am Rande. Ihr brennt die schlimme Entwicklung der Dinge im Kaukasus auf den Nägeln. Gutes Zureden Moskaus brachte nichts, auch nicht ein Schießbefehl für die dorthin entsandten Soldaten oder eine Mobilmachung. Heute noch einmal ein dramatischer Appell aus Moskau von dort Eduard Neumeier. Die Ereignisse in Aserbaidschan und Nagorno-Karabach spitzen sich auf dramatische Weise zu. Ungeachtet des Umstandes, dass mittlerweile wohl um die 50.000 Mann der regulären Armee, der Armee des Innenministeriums und des KGB in der Krisenregion zusätzlich zu den vorhandenen Sicherheitskräften zusammengezogen sind. Wenn es stimmt, was die lokale Presse von Nagorno-Karabach heute schreibt, droht dann noch einmal ein Genozid an den Armeniern in Bergkarabach? Oder was sonst haben sie angeblich mehrere hunderttausend Aserbaidschaner vor, die das auf dem aserbaidschanischen Territorium liegende armenische Gebiet umringt haben sollen?